Ich nahm eine doppelte Dosis, mich zu mir selbst zu bringen, aber nur 6 Stunden darauf hatte ich wieder das namenlose Gefühl des bevorstehenden Wechsels. Und ich musste die Dosis wiederholen. Seit jenem Tage war es durch die größte Aufmerksamkeit und durch fortwährenden Gebrauch des Elixiers möglich, dass ich in der Gestalt von Jekyll erscheinen konnte. Zu jeder Stunde musste ich des warnenden Zitterns gewärtig sein. Besonders wenn ich schlief. Ich brauchte die Augen nur auf einige Minuten zu schließen, wenn ich im Lehnstuhl am Feuer saß und ich erwachte als Hyde. Unter dieser fortwährenden Aufregung und Spannung, zur Schlaflosigkeit verdammt, wurde ich von Tag zu Tag körperlich und geistig schwächer. Es war das Gefühl, das mir das Innerste verzehrte, der Schrecken vor meinem anderen Selbst. Aber im Schlafe, oder wenn die Wirkung des Elixiers aufgehört, da fühlte ich, fast ohne die Schmerzen der Umwandlung, die von Tag zu Tag geringer wurden, eine jubelnde Lust nach dem Bösen. Meine Fantasie erschuf wüste Gebilde von Ausschweifungen unmenschlicher Art. Meine Seele kochte von Hass und Mordgier. Mein Körper schien nicht stark genug, die wütende Energie Hydes zu enthalten. Die Kraft Hydes wuchs in demselben Maße wie die Schwäche Jekylls. Ein unnennbarer Hass trennte den einen von dem anderen. Bei Jekyll war es der Instinkt der Selbsterhaltung. Es wurde ihm jetzt ganz klar, was für ein Ungeheuer er sich geschaffen hatte. Dieser Auswurf der Hölle teilte mit ihm sein Bewusstsein. Er konnte nur mit ihm sterben. Hydes Hass gegen Jekyll war anderen Ursprungs. Die Furcht vor dem Galgen zwang ihn, fortwährend eine Art Selbstmord zu begehen, die untergeordnete Natur Jekylls anzunehmen. Diese Notwendigkeit war ihm verhasst, wie Jekylls verächtliche Feigheit. Er ließ seine Wut in allerlei affenartigen Streichen aus. Er kritzelte greuliche Gotteslästerungen in religiöse Bücher, die ich in früheren glücklichen Zeiten mit Vorliebe gelesen. Er verbrannte die Briefe und das Bild meines Vaters. Und hätte ihn nicht die Angst vor dem Schafott daran gehindert, würde er sich der Polizei übergeben haben, bloß um mich in den Mord von Sir Danvers Carew zu verwickeln. Es ist nutzlos. Und die Zeit fehlt mir, dies Geständnis zu verlängern. Kein Mensch hat je gelitten wie ich. Wer weiß, wie lange dieses schreckliche Doppelleben noch gedauert, wäre nicht das letzte Unglück über mich gekommen, das mich auf immer von meiner eigenen Gestalt, meiner ursprünglichen Natur getrennt. Mein Vorrat von dem Salze, dessen ich mich seit meinem ersten Versuch bediente, ging zur Neige. Ich ließ Meer holen und mischte die verschiedenen Bestandteile. Die Gärung folgte, auch der erste Wechsel der Farbe, aber der zweite blieb aus. Ich leerte das Glas aber ohne Erfolg. Du weißt, durch Poole, wie er ganz London durchsucht hat, das richtige Pulver zu finden, aber vergebens. Ich kam zu der Überzeugung, dass der erste Vorrat des Salzes verfälscht war. Und es war gerade die unbekannte Quantität des fremden Zusatzes, der demselben die Wirksamkeit verlieh. Eine Woche ist seitdem vergangen. Ich schreibe den Schluss dieses Bekenntnisses unter dem Einflusse des letzten, der alten Pulver. Dies ist also das letzte Mal, dass Henry Jekyll selbstständig denkt, dass er sein eigenes Gesicht im Spiegel sieht. Ich darf nicht zögern mit dem Ende, denn nur mit großer Vorsicht ist es mir gelungen, dies Bekenntnis vor Hyde zu verbergen. Sollte die Wandlung stattfinden, während ich schreibe, so würde er das Manuskript in Stücke reißen. Das unabwendbare Ende nähert sich uns beiden. Ich weiß, in einer halben Stunde werde ich zum letzten Male und auf immer die verhasste Gestalt annehmen. Wie wird Hyde enden? Wird er auf dem Schafott sterben? Oder wird er im letzten Augenblick den Mut haben, sich selbst zu befreien? Gott allein weiß es. Was kümmert es mich? Ich weiß, dies ist meine letzte Stunde. Was folgt, betrifft mich nicht mehr. Und somit bringe ich das Leben des unglücklichen Henry Jekyll zu Ende.